Erster Jeremia sprach zu allen Menschen. Er sagte ihnen alle Worte von Gott. Gott hatte ihn gesandt. Zweiter Asaja und Johanan sprachen zu Jeremia. Viele Männer waren auch dabei. Sie sagten, du lügst. Gott hat dich nicht gesandt. Sie sagten, geht nicht nach Ägypten. Dritter, sie sagten, Baruch macht dich gegen uns wütend. Er will uns den Chaldäern geben. Die Chaldäer werden uns töten. Oder sie werden uns nach Babel bringen. Vierter Johanan und die Anführer hörten nicht auf Gott. Das ganze Volk hörte auch nicht. Sie blieben nicht im Land Juda. Fünfter Johanan und die Anführer nahmen alle Menschen aus Juda mit. Diese Menschen waren aus anderen Ländern zurückgekommen. Sie wollten in Juda leben. Sechster, sie nahmen Männer, Frauen und Kinder mit. Sie nahmen auch Prinzessinnen mit. Nebusa-Adan hatte diese Menschen bei Gedalia gelassen. Sie nahmen auch Jeremia und Baruch mit. Siebter, sie gingen nach Ägypten. Sie hörten nicht auf Gottes Befehl. Sie gingen bis nach Tachpanes. Achter, dann sprach Gott zu Jeremia in Tachpanes. Neunter, Gott sagte, nimm große Steine. Lege sie in Mörtel. Mache das vor dem Palast des Pharao in Tachpanes. Mache das vor den Männern aus Juda. Zehnter, Gott sagte, ich werde Nebukadnezar holen. Er ist der König von Babel. Er ist mein Diener. Er wird seinen Thron auf diese Steine stellen. Er wird seinen Teppich darüber legen. Elfter, Nebukadnezar wird kommen. Er wird Ägypten angreifen. Manche Menschen werden sterben. Manche Menschen wird er wegführen. Manche Menschen wird er mit dem Schwert töten. Zwölfter, Gott sagte, ich werde die Tempel in Ägypten verbrennen. Nebukadnezar wird die Götter wegnehmen. Er wird Ägypten ganz für sich nehmen. Er wird dann sicher von dort weggehen. Dreizehnter, er wird die Säulen von Bet-Schemes zerstören. Er wird die Tempel der Götter in Ägypten verbrennen.